Die FSK Freibad-Universität. Die FSK Freibad-Universität heute mit einem Vortrag Konterrevolution und Revolte über Aufstände, Wutbürger und den Wunsch, dass irgendwas bleibt. Ein Vortrag vom 27.04.2011 gehalten an der Fachhochschule Kiel im Rahmen der interdisziplinären Wochen. Proteste wie solche gegen Stuttgart 21 oder gegen den Castortransport gehören zu den aktuellen Themen in den Medien. Wutbürger wurde 2010 zum Wort des Jahres gekürt. Szenen von Auseinandersetzungen zwischen Demonstrantinnen und Polizistinnen flimmern als Kulisse von Musikvideos über die Bildschirme. Erleben wir eine reale Demokratisierung der Gesellschaft oder lediglich den, wie du das auch schon sagtest, Eventwolf im Demokratiepelz? Da weiß ich übrigens gar nicht, was das ist, aber wo werden Popkultur und Subversion zum Widerspruch? Erobert nun die Protestkultur den Mainstream der gesellschaftlichen Mitte oder ist das umgekehrt und sind angesichts dieser Entwicklung überhaupt noch Utopien denkbar? Das ist der Text, das nehme ich also gerne als Gliederungsvorschlag. Es geht erstens um den Wutbürger, zweitens um die Frage der Demokratisierung und insofern um das Verhältnis von Individuum, Gesellschaft und Staat. Drittens um Popkultur und Möglichkeiten bzw. Realitäten kultureller Subversion, Protestkultur und oder versus gesellschaftliche Mittel. Schließlich viertens um das Problem der Utopien bzw. wie das ja in diesem kleinen Text formuliert ist, um die Frage der Denkbarkeit überhaupt von Utopien. Insofern geht es, wie der Untertitel verspricht, der auch nicht von mir ist, Aufstände, Wutbürger und den Wunsch, dass irgendetwas bleibt. Vorgeschlagen hatte ich lediglich den Haupttitel Konterrevolution und Revolte. Der ist aber auch nicht von mir, sondern, damit möchte ich auch anfangen, von Herbert Marcuse, der unter diesem Titel 1972 ein Essay publiziert hat, also ein kleines Büchlein, also vor 40 Jahren immerhin. Marcuse hatte sein Buch damals mit einer düsteren Schlussprognose beendet. Und das lese ich jetzt mal vor. Längeres Zitat. Der Ausgang hängt entscheidend davon ab, dass die junge Generation weder aussteigt noch sich anpasst, sondern lernt, sich nach einer Niederlage zu reorganisieren und mit der neuen Sinnlichkeit eine neue Rationalität zu entwickeln, um den langen Erziehungsprozess zu überstehen, die unentbehrliche Voraussetzung für den Übergang zu politischen Aktionen großen Stils. Denn die nächste Revolution wird das Werk von Generationen sein. Die Endkrise des Kapitalismus kann sehr wohl länger als ein Jahrhundert dauern. Die Endkrise des Kapitalismus kann sehr wohl länger als ein Jahrhundert dauern. Soweit Marcuse, das ist der Schlusssatz von diesem Essay. Tatsächlich setzt dann ein Jahr später, 1973, signifikant durch die Ölkrise, das ein, was der marxistische Historiker Erich Hobsbawm in seinem fulminanten Werk Das kurze 20. Jahrhundert, das Zeitalter der Extreme, als Ende des goldenen Zeitalters bezeichnet hat. Spätestens mit den 80er Jahren macht sich die Endkrise also, von der Marcuse schreibt, deutlich im gesellschaftlichen Leben bemerkbar und die dazugehörigen epochalen Umbruchsbewegungen sind bekannt. Das möchte ich jetzt in Stichworten ein bisschen länger ausführen, weil ich glaube, dass das, was in den 70er und 80er Jahren sich entwickelt hat, die Grundlage dafür ist, um beschreiben zu können, was wir heute an Protestbewegungen oder eben auch nicht vorliegen haben. Ich fange vielleicht mit einem heute etwas ungewöhnlichen Stichwort an, was so ein bisschen aus dem Blick geraten ist, obwohl das sehr zentral ist für die Veränderung der politischen Gemengelage, wie wir sie heute haben. Wir haben Anfang der 80er Jahre etwas, was dann in der Bundesrepublik, in der Regierung Kohl als geistig-moralische Wende bezeichnet wird, was dem vorausgeht oder einhergeht, ist ein weltweiter Prozess, der mit zwei Namen wesentlich verbunden ist. Das ist Ronald Reagan und Margaret Thatcher in Großbritannien. Reagan war in den 70er Jahren bereits Gouverneur von Kalifornien, übrigens auch einer, der schon Ende der 60er dafür sorgen wollte, dass Herbert Marcuse, den ich da eben vorgetragen habe, von der Universität verschwindet. Also Marcuse war schon längst emeritiert und Reagan passte das nicht, dass der da weiter an der Uni rumhing. Jedenfalls Reagan kommt in den 70er Jahren mit einem Konzept, das sollte man erstmal dieser Art von Politik den Republikanern gar nicht zutrauen, nämlich kommt er mit der Formel, regiert euch selber. Also das heißt eigentlich eine Formel, die zur selben Zeit in der Linken auch stark gemacht wird unter dem Titel Autonomie. Regiert euch selber, die Idee, dass der Staat eben, obwohl er das faktisch ist, kein starker Staat ist, sondern sich zurücknimmt und quasi das politische Geschäft eigenverantwortlich den Menschen in die Hand gegeben wird, wozu natürlich auch die ganze liberale Ideologie, jeder ist seines Glückes Schmied, gehört. Das ist insofern interessant, damit, glaube ich, anzufangen, wenn man jetzt sich überlegt, wie konnte ein Veränderungsprozess stattfinden, der dann Resultate zeitigt, die wir heute haben. Wenn man sich überlegt, dass zur selben Zeit, Mitte der 70er Jahre, ich hantiere sehr viel mit Namen, ich weiß nicht, wenn die völlig unbekannt sind, sofort dazwischen irgendwas rufen, dann sage ich dazu was kurz. Zur selben Zeit, Mitte der 70er Jahre, Michel Foucault, französischer Theoretiker, den könnte man mit in die Richtung kritische Theorie packen, kommt aber eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Hier war gerade schon Thema Poststrukturalismus, gab es auch als Vortrag, also das ist so einer der führenden Köpfe dieser Richtung. Jedenfalls der Foucault spricht Mitte der 70er Jahre von einem Zusammenhang, den nennt er Gouvernementalität. Und da beschreibt er, wie das eigentlich kommt, dass Menschen sich regieren lassen. Also was das überhaupt für eine Figur ist, dass wir in ja eigentlich recht abstrakten Strukturen, Gesellschaft, Staat und so weiter, Verhaltensweisen an den Tag legen, die das als selbstverständlich scheinen lassen, dass wir in irgendeiner Form gesellschaftliches Handeln als politisches Handeln deklarieren, also eben regiert werden, mit auch einem expliziten Begriff der Regierung, und das leitet er so ein bisschen religiös ab, über etwas, das nennt er Pastoralmacht, also der Pastor, der Schäfer, ja, also das ist ein ähnliches Verhältnis wie der Schäfer und seine Schafe so zusammen wirken, und das führt er aus in diesem Begriff der Gouvernementalität. Ich will das gar nicht selber jetzt weiter ausführen, nur darauf hinweisen, dass offenbar in den 70er Jahren etwas passiert, was sowohl von kritischer Seite wie auch von offizieller Seite eingebracht wird als ein Veränderungsprozess im Gesamtverhältnis von Gesellschaft, Staat und Individuum im Hinblick darauf, wie wir uns überhaupt als Individuum zum Staat verhalten. So, das ist, glaube ich, aber auch schon das Komplizierteste gewesen von dem, was mit diesem Prozess zusammenhängt. 70er Jahre. Weiteres Stichwort, postindustrielle Gesellschaft. Also bereits Ende der 60er, aber dann in den 70ern so, dass das auch öffentlich diskutiert wird, gibt es die These, wir leben also nicht mehr unter Bedingungen dieses klassischen Industriekapitalismus, wie er vor allen Dingen natürlich seit Mitte des 19. Jahrhunderts dann auch die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt hat. Also die Abhängigkeit von den sogenannten Schlüsselindustrien ist nicht mehr so stark gegeben. Stattdessen setzt sich das durch, was dann andernorts auch Dienstleistungsgesellschaft genannt wird und so weiter. Das ist zumindest als Theorem relevant gewesen für die Zeit. Dazu gehört auch, dass wir mit Verlauf der 70er und den 80er Jahre sozusagen schon Konturen einer neuen Weltordnung haben. Also das darf man ja alles nicht vergessen. In den 70er Jahren zum Beispiel Südamerika, Afrika, das sind Diktaturen. Ja, also wir sind in der Zeit, wo weltweit ein sehr prosperierender Kapitalismus agiert, gleichzeitig eine Blockkonfrontation noch da ist, wo der Großteil des Reichtums aber hergestellt wird über Militärdiktaturen, was westliche Staaten angeht, oder eben über stalinistische, ja, bis hin zu so Terrorregime, wie man das so von Pol Pot kennt. Also das ist für die Situation in den 70ern, die ja in den Metropolen gleichzeitig geprägt ist durch einen sehr großen eben Reichtum, sehr wichtig, diese Differenz im Auge zu behalten. Und das eben unter diesem Vorzeichen postindustrielle Gesellschaft, also dass sozusagen auch die industrielle Produktion verlagert wird in Randzonen, wie wir das heute auch kennen, also die Rede von den Tigerstaaten, das geht alles so in den 70er Jahren dann auch los. Dann ganz entscheidend, was auch zusammenhängt mit dieser These von der postindustriellen Gesellschaft, Mikroelektronik, was sich bemerkbar macht, zunächst auch in der Produktion, also da gibt es die These der Automatisierung, was weiterführt eine Mechanisierung. Das heißt, der gesamte Produktionsablauf ist jetzt abhängig von sozusagen einer kybernetischen Steuerung. Vor allen Dingen hat aber die Mikroelektronik einen sehr großen Einfluss, ist völlig klar, es klingt alles so ein bisschen banal, wenn man das von heute aus betrachtet, einen sehr großen Einfluss auf unser Alltagsleben. Alleine wenn man sich diesen Raum anguckt, was hier so an Technik vorhanden ist. Damals noch Walkman zum Beispiel, Anfang der 80er Jahre, Digitalisierung der Musik, die CD wird eingeführt, Anfang der 80er Jahre die Erfindung des PCs, Mitte der 70er Jahre, dann die flächendeckende Einführung in den 80er Jahren. Das sind alles Wegmarken, die entscheidend sind für einen grundsätzlichen Wandel, der von einigen beobachtet wird im Weltverhältnis, was wir haben, nämlich eine völlig neue Struktur von Wissen bestimmt unser Verhältnis zur Welt. Da gibt es einen Theoretiker, das ist der Jean-François Lyotard, postmoderner Theoretiker, der hat diesen Begriff der Postmoderne bekannt gemacht innerhalb der Philosophie und damit auch in der öffentlichen Debatte. Der schreibt ein Buch, das macht er für die kanadische Regierung. Er soll untersuchen, wie sich das Bildungssystem verändert unter Einfluss dieser Mikroelektronik. Und es wird auf Deutsch veröffentlicht unter dem Titel Das postmoderne Wissen. Und dieses postmoderne Wissen ist jetzt, so seine These bereits 1979, ein Wissen, was nicht mehr so funktioniert, wie wir das kennen. Es gibt eine Autorität des Wissens zum Beispiel im Wörterbuch, wo es eine Redaktion gibt, die entscheidet, was da aufgenommen wird oder nicht, sondern er nimmt eigentlich schon vorweg, was wir heute haben, etwa durch Wikipedia, also quasi nicht hierarchisches Wissen, was auch ständig erweitert werden kann oder wo eben auch nicht klar ist, wo die Grenze dieses Wissensbestandes ist, wo das Wissen selber auch nicht mehr weltkonstituierend ist, wie man das früher noch kannte, etwa bei Hegel, sondern eben Information ist. Das ist, auch wenn das jetzt alles so relativ disparate Eckpunkte sind, ist es sehr entscheidend für die Art und Weise, wie wir mit Welt umgehen. Diese Idee der Postmoderne, die zwar nicht eben auf diesen Lyotard zurückgeht, aber die er publik gemacht hat im Sinne einer Beschreibung von gesellschaftlichen Phänomenen, schließt ein drei Elemente, die ich ganz kurz referieren will. Das eine ist die Verabschiedung einer objektiven Wahrheit, stattdessen eine Pluralisierung. Ohnehin eine Kritik des Objektivitätsanspruchs, gleichzeitig aber eben auch die Vorstellung, dass es zum Beispiel, dass Wissenschaft nicht die Institution ist, die als einzige bestimmt, was wahr ist oder nicht. Also eigentlich ist es ein bisschen eine Wiederkehr auch von Irrationalität, was man auch schon Ende des 19. Jahrhunderts kennt. Jetzt aber, und das ist nicht unwichtig dann auch schon für einen weiteren Aspekt, über den ja hier verhandelt werden soll, einhergehend mit einer, wenn man so will, Verallgemeinerung der Popkultur, also einhergehend mit einer Kultur, die zwar scheinbar immer noch sich geriert als Massenkultur, die aber tatsächlich zunehmend eine Individualkultur ist, beziehungsweise eine Kultur der Individualisierung. Das läuft parallel zu dieser These Verabschiedung der einen Wahrheit. Also das heißt sozusagen, jeder bekommt jetzt die Möglichkeit für sich selber zu sagen, was seine Wahrheit ist. Und es gibt, ist natürlich ein Problem, weil das erstmal dazu führt, dass auch eine Unsicherheit da ist. Es gibt aber gleichzeitig die Möglichkeit, sich quasi über seine Individualität in der Welt selber einen Ort zu geben. Was das bedeutet, sage ich später noch. Für diesen Lyotard ganz zentral, der zweite Punkt ist bekannt geworden unter der Formel Ende der großen Erzählung, beziehungsweise Ende der Meta-Erzählung. Also es gibt keine politischen Großsysteme mehr ideologischer Natur, die quasi massenwirksam sowas wie gesellschaftsbestimmt sind. Ja, also der Kapitalismus, der Kommunismus, das Christentum, zumindest in dieser Diagnose der Postmoderne, sind nicht mehr die Orientierungsmarken, nach denen Welt funktioniert. Also auch in dem Bereich kann man sagen, eine enorme Individualisierung in Bezug zum Beispiel auch auf das, was für die Moderne ja sehr zentral ist, ein Geschichtsbegriff, der sich an Fortschrittsutopien festmacht. Ja, also technische Entwicklung geht immer weiter, das Leben wird immer toller, Gesellschaft wird immer reicher und irgendwann sind alle als großes Kollektiv glücklich. Das sah man da verabschiedet. Also das geht auch zum Teil einher mit der These vom Ende der Geschichte. Dafür ist entscheidend Pluralisierung von Sinn. Also während die Moderne dadurch gekennzeichnet ist, dass die auch immer ein Sinnproblem hatte, was aber eher auf eine Zerstörung von Sinn hinauslief, beziehungsweise auf die Frage, wie wir endlich Sinn und Bedeutung in die Welt kriegen, ist es jetzt seit Mitte der 70er Jahre so, dass man zunehmend eine Vervielfältigung von Sinn und Bedeutungsangeboten hat. Ich werde darauf später noch kommen. Man kann das sehr plastisch sehen an der Entwicklung des Massenkonsums, der nämlich nicht mehr in der Weise Massenkonsum ist, wie er das vorher war. Es gibt in der Werbewirtschaft die Schwierigkeit, nicht mehr eindeutig Konsumentengruppen bestimmen zu können als Großgruppen, sondern zur selben Zeit, Ende der 70er Jahre, es gibt die sogenannte Fokusgruppe, die untersucht, dass Konsumentenverhalten eben auch zunehmend individualisiert ist. Also es gibt nicht mehr den einen Typen, der zum Beispiel Trainingskleidung kauft, sondern es gibt unterschiedlichste Typen, die dann auch unterschiedlichste Produkte wollen. Introvertiert, politisch interessiert, sozial, aber gleichzeitig desinteressiert. Extrovertiert, kulturell interessiert, leicht Ressentiment beladen, aber trotzdem von der Selbstwahrnehmung weltoffen. Ja? Also so unterschiedlichste Gruppen, die jetzt speziell adressiert werden müssen. Das ist ein völlig anderes Verhältnis zur Massenproduktion, also um den klassischen Kontrast zu machen der Konsumgesellschaft, wie sie sich in den 20er, 30er Jahren entwickelt hat. Für diese postmodernen Theorien führt das zum dritten Punkt, der klingt immer so ein bisschen brachial, nämlich zu sagen, Ende des Subjekts, vielleicht sogar auch Tod des Menschen. Damit war nicht gemeint zu sagen, dass wir als lebendige Wesen jetzt irgendwie verschwinden, sondern dass eben eine bestimmte moderne Konstruktion von dem, was den Menschen als Menschen auch im Sinne von Staatsbürger, gesellschaftliches Wesen und so weiter charakterisiert, hinfällig geworden ist. Also dass man eben einmal mehr auch eine Form von Wissenschaftskritik nicht mehr aus diesen modernen Bestimmungen von zum Beispiel Subjektivität ableiten kann, was der Mensch als Ideal ist. Ja, also im Anschluss daran folgen diese ganzen Veränderungen, wie man sie zum Beispiel sieht im Feminismus, vom Feminismus zum sogenannten Postfeminismus, zur Genderkritik. Ja, also dass jetzt nicht mehr gesagt wird, der Mensch ist zwischen den Zeilen immer unterstellt, weiß, männlich, europäisch, sondern gesagt wird, wenn wir so etwas wie Subjektivität bestimmen wollen, dann kann das quasi nicht in einer von vornherein schon festgelegten Matrix von Wissenschaftlichkeit bestimmt werden, die eben von vornherein als männlicher Diskurs, europäischer Diskurs und so weiter funktioniert. Man merkt es vielleicht schon, dass dem einhergeht eine Identitätskrise. Also genau das, was die Moderne immer als letzte Sicherheit hatte, dass sie sich zumindest vom Ideal her darauf berufen konnte, dass es als Utopie die Einheit gibt zwischen Individuum und Gesellschaft, das wird jetzt auseinandergerissen. Ein sehr problematischer Punkt dabei ist, gehört ja immer mit zur kritischen Theorie dazu, was passiert eigentlich mit der Ideologie, beziehungsweise handelt es sich hierbei einfach nur um Ideologie? Was ist Ideologie? Ideologie ist ein sehr schwammiger Begriff, der in der Regel in dreifacher Weise verwendet wird. Die eine Weise, die kann man gleich mal vergessen, das ist so die landläufige, nämlich Ideologie als Weltanschauung. Also jeder hat so seine Ideologie und die einen glauben halt an Gott und die anderen an Kommunismus oder Stalin oder sonst wen. Also das wäre so eine Übersetzung von Ideologie als Weltanschauung, die kann man aber eigentlich nicht halten. Die anderen beiden Begriffe, die sind jetzt wichtig, nämlich einmal Ideologie als Trug, als sozusagen Lüge. Also wenn uns gesagt wird, Atomkraftwerke sind sicher, und das sagen auch Physiker oder so, dann wäre der Verdacht, dass das ein Bestandteil von Ideologie ist, im Sinne von Fehlinformation oder offensiv falsch. Das berührt aber auch den zweiten Punkt dann von Ideologie, nämlich im Sinne, ein bisschen kompliziert, von notwendig falsches Bewusstsein. Also ich muss unter den Bedingungen, unter denen ich lebe, annehmen, dass so wie die Welt strukturiert ist, sie richtig strukturiert ist, obwohl das in sich widersinnig ist. Also das berührt etwa, können wir auch wieder das Beispiel Atomkraftwerke nehmen, also man fragt sich ja, unter welchen Bedingungen manche, etwa angesichts dessen, was da gerade passiert in Fukushima, weiterhin freimütig an dieser Technologieform festhalten. Und man kann da eigentlich von ausgehen, es ist jetzt nicht so, dass die permanent in so einem Gewissenskonflikt sind und denken, scheiße, jetzt lüge ich ja schon wieder, sondern die machen das wirklich, weil sie davon überzeugt sind. Ja? Jetzt ist aber das Problem, es gibt bei Marx im Kapital den schönen Satz, sie wissen es nicht, aber sie tun es. Und das könnte man eigentlich so als Definition für Ideologie nehmen. Also wir sind permanent dabei, gesellschaftliche Verhältnisse zu reproduzieren, ohne dass uns das bewusst ist, auch wenn das falsche Verhältnisse sind. Dass genau diese Definition, sie wissen es nicht oder wir wissen es nicht, aber wir tun es, dass die hinfällig geworden ist. Weil, so eine These von verschiedenen Leuten, die man der kritischen Theorie zuordnen würde, das, was Ideologie ist, dieses notwendig falsche Bewusstsein, in die gesellschaftlichen Strukturen eingelagert ist. Also weil es ist nicht mehr so, dass es sozusagen, wie es früher mal so geheißen hat, so einen ideologischen Überbau gibt. Also irgendwo dann in der Politik, in der Kultur Ideologie produziert wird, sondern die materiellen Verhältnisse produzieren diese Ideologie mit. Das ist eine These, die ist eigentlich schon seit den 50er, 60er Jahren formuliert worden. Die taucht aber, um darauf nochmal zurückzukommen, auch zum Beispiel im Poststrukturalismus wieder auf. Die reden dann von dem postideologischen Zeitalter. Ja, also das sozusagen die Kritik der Verhältnisse, die wir heute haben, nicht mehr davon abhängig ist, ob ich sage, das ist ideologisch falsch oder das ist richtig. Also das ändert das nicht, weil eben das, was Ideologie genannt wird, in die Verhältnisse eingelassen ist. Ferner kann man sagen, 70er Jahre, ich habe das mit dem Stichwort Individualismus schon benannt, findet statt eine, und ich habe das mit dem kleinen Verweis auf Popkultur bereits angedeutet, eine Kulturalisierung. Also im Zuge einer sich ausweitenden Konsumgesellschaft wird Alltagsleben gewissermaßen abgeschoben vom Gesellschaftlichen ins Kulturelle. Heißt, Phänomene, die als gesellschaftliche einmal wahrgenommen worden sind, erscheinen jetzt als kulturelle Phänomene, beziehungsweise Phänomene, die faktisch auch gesellschaftliche sind, werden transformiert in kulturelle Phänomene. Dafür bringe ich nachher noch ein Beispiel, eins jetzt aber schon im allgemeinen Sinne. Die Bedeutung eines Wortes wie Lifestyle oder überhaupt Lebensstil als solches Wort setzt sich in der Zeit durch. Also das heißt, die Selbstwahrnehmung der Menschen kann man in den 70er Jahren beobachten, rückt zunehmend ab von einer Definition etwa, die unmittelbar mit dem gesellschaftlichen Produktionsprozess zu tun hat, also ich bin Arbeiter, der in einer Fabrik steht, und verschiebt sich, also als Tendenz, verschiebt sich zunehmend in den Bereich Freizeit, Lebensgestaltung, Eigenheim, Produkte, mit denen man irgendwie sein Leben ausstaffiert. Nochmal zu diesem komplizierten Punkt zurück an der Stelle, da bin ich auch gleich damit durch, was ich eingangs sagte mit dieser Gouvernementalitätstheorie von Foucault. Es gibt einen Bekannten von Foucault, die haben sich dann zwar genau zu der Zeit zerschritten, aber der eine Theorie von Foucault erweitert, die auch damit zu tun hat, nämlich ist es der Gilles Deleuze, der eigentlich was Ähnliches beschreibt wie Foucault mit der Gouvernementalität unter dem Stichwort Kontrollgesellschaft. Das macht er Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Also sind wir schon ein Stück weiter. Was wird da beschrieben? Eigentlich, glaube ich, kann man das gut nehmen als Bild, was zusammenfasst verschiedene Elemente, die ich gerade erwähnt habe. Nämlich, von Foucault gibt es die Unterscheidung von zwei Gesellschaftstypen. Einmal die Souveränitätsgesellschaft und dann zweitens die Disziplinargesellschaft. Die Souveränitätsgesellschaft ist die Gesellschaft, die einen Souverän hat, einen König hat. Der Staat bin ich, König sagt, wo es lang geht. Die Macht verteilt sich da eindeutig von oben nach unten, beziehungsweise ist die Macht eigentlich konzentriert auf die Person des Souveräns. Ja, also ist eigentlich egal, ob der Bauer die Macht des Königs anerkennt oder nicht. Also er hat eh seine Probleme. Ja, also die moderne Gesellschaft wird von Foucault erstmal charakterisiert als Disziplinargesellschaft, also eine Gesellschaft, wo die Macht hierarchisch verteilt bleibt, aber in feinsten Verästelungen quasi über Disziplinierung sich ausweitet auf das gesellschaftliche Leben. Ein Resultat davon haben wir hier gerade vor uns, die Anlage dieser Lehrsituation, also das Lernen so stattfindet, dass eine Person hier vorne steht, ich kann euch alle sehen, ihr könnt euch untereinander zum Teil sehen, aber nicht alle, weil es darauf ankommt, dass hier ein Blick stattfindet, sind rein und genau das bringt aber eine Disziplinierung mit sich, also genormte Stühle verlangen eine bestimmte Sitzhaltung und so weiter, ich kann kontrollieren, wer einschläft und könnte entsprechend Maßnahmen ergreifen. Dass ich das aber jetzt zum Beispiel heute nicht mehr darf, ja, also dass ich jetzt nicht etwa Schläge austeilen darf, wenn jetzt hier jemand einschläft, das ist genau der Wandel, der stattfindet, den dieser Deleuze beobachtet, zur Kontrollgesellschaft, nämlich das, was an Disziplinierung zunächst in der Moderne stattfindet, als Disziplinierung von außen, Disziplinierung über sogenannte Einschließungsmilieus, Gefängnisse, Schule, Kaserne, Krankenhaus, Universität, wird jetzt verlagert in die Subjekte selber, in die Individuen selber. Ich bin dafür verantwortlich, dass ich sozusagen diszipliniert auftrete. Ich bin dafür verantwortlich, ich muss nicht mehr in den Sportverein gehen, wo ich dann durch verschiedene Prozeduren, auch Sport und Schulunterricht und so weiter, meinen Körper formen lasse. Ich gehe selber ins Fitnessstudio. Ich kümmere mich selber um meinen Körper, gehe jeden Tag joggen. Im Gesundheitssystem kann man das wunderbar nachvollziehen, wie das läuft, also wie das mittlerweile eben auch offiziell Propaganda ist, dass der Einzelne oder die Einzelne aufgefordert wird, diese Leistung zu übernehmen. Bildungssystem, ja, also einerseits zwar eine enorme Reglementierung, etwa durch Bachelor, andererseits aber eben die Idee, dass Lernen nicht aufhört. Ja, diese Formel, die auch schon älter ist, vom lebenslangen Lernen, ist genau das. Lernen in der Disziplinargesellschaft heißt, ich habe irgendwann Schule abgeschlossen. Dann mache ich eine Ausbildung, die ist irgendwann abgeschlossen. Dann habe ich einen Beruf, ist irgendwann abgeschlossen. Lernen in der Kontrollgesellschaft wiederum heißt, dass es immer weitergeht. Ich muss flexibel sein und eben auch selbstkontrolliert reagieren können auf Situationen der möglichen Veränderung. Also genau diese Thesen, die auch so in letzter Zeit ein bisschen im Umlauf sind, Kreativitätsförderung und dergleichen, das gehört damit rein. Dies zeichnet sich, wie gesagt, in einem Veränderungsprozess alles ab, der Mitte der 70er Jahre losgeht, der als großes Problem mit sich bringt, dass wir natürlich nach wie vor Begriffe haben, mit denen wir operieren, obwohl diese Begriffe selber in ihrem Gehalt fragwürdig geworden sind. Also eben, was ich schon meinte mit diesem Begriff der Ideologie. Man kann das weitermachen, überhaupt der Begriff der bürgerlichen Gesellschaft. Ja, also wir reden mit einer Selbstverständlichkeit von bürgerlicher Gesellschaft. Gleichzeitig kann man aber sehen, dass eine bestimmte Charakteristik von Bürgerlichkeit in den 70er Jahren anfängt wegzubrechen, sodass es schwierig ist, heute davon zu reden. Ich glaube, man kann sich sicher sein, dass wir immer noch im Kapitalismus leben. Was für ein Typus das von Kapitalismus ist, ist aber nicht mehr so eindeutig. Also das heißt, es war bis in die 70er Jahre klar, also wenn man sich darauf einlässt, es ist Kapitalismus, es ist ein Spätkapitalismus. Heute kann man immer noch sagen, es ist ein Spätkapitalismus. Eigentlich müsste man aber sagen, angesichts der Veränderung, die dieses System durchgemacht hat, seit der Zeit, wo alle davon geredet haben, dass es Spätkapitalismus ist, ist es eigentlich eine Zeit nach dem Spätkapitalismus. Und da gibt es dann unterschiedliche Formeln von Turbokapitalismus über Empire zum Beispiel, war auch noch so ein Begriff, mit dem das ersetzt werden sollte und so weiter. Also das heißt, im Prinzip kann man da sehen, weil das natürlich auch Begriffe sind, die viel zu tun haben mit einer kritischen Theorie, auch hier setzt eine enorme Verunsicherung ein und vielleicht sogar auch etwas, was man nennen könnte, ein Theorieverlust oder ein Verlust in der Theoretisierung dieser Phänomene, eine Verunsicherung, das, was passiert, überhaupt so beschreiben zu können, dass man damit analytisch kritisch arbeiten kann. Also das heißt, die Gefahr besteht ja immer, dass Theorie reduziert wird auf Schlagworte. Ja? Also Wutbürger ist ein Schlagwort, wo ich ja dann endlich gleich mal zu kommen werde. Spätkapitalismus, was heißt denn das eigentlich? Ja? Also was sagt man eigentlich, wenn man sagt, wir leben im Spätkapitalismus? Was sagt man eigentlich, wenn man sagt, das ist doch Ideologie? Und da sieht man, dass auch aufgrund historischer Veränderungen solche Begriffe letztendlich genau das, was sie zu begreifen beanspruchen, verlieren. In den 70er Jahren wird Thema Umweltzerstörung, also wir reden über Atomkraft und sind Ende der 70er Jahre, 79 Harrisburg, als erster großer Unfall, Anfang der 70er geht die Anti-AKW-Bewegung in Europa auch schon los. Das gibt den Bericht Global 2000, der Anfang der 80er Jahre erscheint. Auch ein Thema neue Armut, also wozu sowas gehört wie das, was man vielleicht soziale Kälte nennen kann, aber auch eine alte Armut, die wieder entsteht. Erfahrung von Isolation und Entfremdung. Und jetzt kann man sich fragen, was ist die Situation der Linken und der Opposition? In diesem Text, den ich da vorgelesen hatte, diesem kleinen Abschnitt von Marcuse, ist die Rede von neuer Sensibilität. Also das ist das, was Marcuse fordert. Das müssten also Oppositionsbewegungen entfalten. Diese Formel der neuen Sensibilität ist etwas, was Marcuse in einem anderen Buch entwickelt hat, was 1969 erschienen ist, also das Buch, was vor Konterrevolution und Revolte ist, Versuch über die Befreiung. Mit neuer Sensibilität meint er, dass mit Blick eben auf diese Befreiungsbewegung in den 60er Jahren hier gesellschaftliche Gruppen agieren, die einen völlig neuen Begriff des Politischen entwickeln, also der sich eben nicht mehr festmacht an Lagerbildung links-rechts oder an parteipolitischer Orientierung, sondern der zum Beispiel sowas wie, um es so merkwürdig zu formulieren, Lebensqualität zum Thema der Politik macht, der sowas wie eine ästhetische Haltung, Lebenskunst zum Thema der Politik macht, der also ein Politikbegriff, der sozusagen emotionale Qualitäten zum Gegenstand des kritischen Handelns macht. Gleichzeitig ist es aber bei Marcuse so, und ich glaube, deswegen erwähne ich das, als Befund muss man das immer vor Augen haben, er, wie auch andere, diagnostizieren eigentlich seit den 50er Jahren, und das heißt ja immer nach dem Zweiten Weltkrieg und nach New Deal und nach Nationalsozialismus, also eigentlich diagnostizieren sie es die ganze Zeit, eine Gesellschaft, die zunehmend hermetisch wird. Von Marcuse gibt es dieses Wort der eindimensionalen Gesellschaft, eine Gesellschaft, die zunehmend, wie Adorno das zum Beispiel nennt, eine verwaltete Welt ist, heißt, wie das Marcuse formuliert, eine Gesellschaft ohne Opposition. Dieser Widerspruch ist sehr entscheidend. Einerseits zu sagen, wir leben unter Bedingungen, die sowas wie eine Opposition, ein Protest gar nicht zulassen. Andererseits artikuliert sich aber immer wieder Protest, der mitunter, das zumindest mit Blick auf die 60er Jahre, eine völlig neue Qualität einklagt. Also nicht einfach nur sagt, wir sind dagegen, wir sind links und ihr seid rechts oder umgekehrt oder sowas, sondern der sagt, wir lehnen das System in seiner Strukturiertheit ab. Wir lehnen etwa ab, dass Dinge als lediglich als Konsumgegenstände funktionieren und wollen eigentlich eine andere Idee von Leben verwirklicht haben. Das war entscheidend für diese Einschätzung der 70er Jahre, dass sozusagen von diesen Form oder Neuformierung politischer Bewegung Elemente übernommen wurden in die Gesellschaft selber. Es gibt eine These, die vor einigen Jahren, Anfang der 2000er Jahre, publiziert wurde in einem Buch mit dem Titel Der neue Geist des Kapitalismus von Boltanski und Schiapello, die im Grunde was sehr Ähnliches sagen für unsere heutige Zeit, nämlich, also die Idee vom Geist des Kapitalismus, die kommt von Max Weber, und jetzt stellen Sie fest, ein neuer Geist des Kapitalismus, bei Max Weber war dieser Geist die protestantische Ethik, der Berufsmensch. Jetzt stellen Sie fest, der neue Geist ist beseelt von einer Form der Kritik, kennen wir heute, ja, also niemand würde jetzt sagen, ich bin unkritisch. Alle reklamieren für sich, dass sie ein kritisches Verhältnis zur Welt haben. Aber entscheidend ist, es ist eben keine Kritik mehr, die als Sozialkritik funktioniert, nämlich aufbauend auf Solidarität, Sicherheit, sondern es ist eine Kritik, das nennen die Künstlerkritik. Eine Kritik, die, weil die nämlich hauptsächlich von künstlerischen Bewegungen auch vorgetragen wurde, die funktioniert über Freiheit. Also hier haben wir wieder das Motiv der Individualisierung. Ich möchte frei entscheiden können, wie ich lebe. Also das wäre vielleicht auch eine erste Charakteristik für das, was sich jetzt ändert, wenn jetzt Stuttgart 21 oder auch Kastortransporte die Themen sind. Was sind überhaupt die Motivationen, sich etwa gegen Castor zu entscheiden? Also ist das eine Motivation, wo ein gesellschaftliches Ideal, ein solidarisches Ideal hintersteckt? Oder ist das erstmal ein durchaus ja auch berechtigtes, individuelles Interesse zu sagen, das will ich nicht. Vielleicht noch so familiär gedacht und meine Kinder sollen eine tolle Zukunft haben oder so. Ja? Und das ist für Sie, also für diese These vom neuen Geist des Kapitalismus entscheidend, dass sich letztendlich in der offiziellen Politik ein Typus durchsetzt, der ehemals ein Oppositionstypus zu dieser Politik war, der implementiert wird insofern, dass man sagen kann, die Paradoxie entsteht gerade dadurch, dass man gegen das System agiert, stabilisiert man es. Gerade ein bestimmtes Engagement für eine bestimmte, also für die gesellschaftliche Struktur, wie wir sie haben, auch wenn da Formulierungen fallen wie der Staat muss weg oder Merkel muss weg oder irgendwas, gerade das wird zu einem Engagement für dieses System. Das sozusagen als Vorbau, jetzt komme ich endlich zum Wutbürger. Es gibt einen Satz von Adorno, der da lautet, wer denkt, ist nicht wütend. Und das kann man, glaube ich, ohne weiteres übertragen auf das, was hier Wutbürger heißt. Ist ja erstmal eine sehr paradoxe Figur. Ja? Also wenn es eine Charakteristik des Bürgerlichen gibt, die man hochhalten kann, dann ist es, also ist die verbunden mit Aufklärung, mit Vernunft, mit einem wissenschaftlichen Weltbild. Also das heißt, man kann sich zum Beispiel jemand wie Immanuel Kant nicht wütend vorstellen, ja? Oder Hegel. Also auch wenn bekannt ist, dass Kant seine Wutausbrüche hatte und Hegel vor allen Dingen auch, wenn Schopenhauer parallel Vorlesungen hatte, aber das gehört nicht zu dem Typus von Bürgerlichkeit. Und jetzt ist es ja, dadurch wird ja auch in so ein Wort des Jahres, interessant ist es scheinbar wie so ein berechtigter Ausdruck von Bürgerlichkeit erscheint. Man darf sich jetzt auch beschweren. Also das ist sozusagen, es ist fast so eine Art positives Merkmal, auch mal eine aufgestaute Wut rauslassen zu dürfen. Die ist vielleicht als Wut selber nicht legitimiert, aber dass es stattfindet, hat seine Berechtigung. Meines Erachtens mischt sich da etwas in sehr diffuser Weise aus einem sowohl autoritären wie auch aus einem konformistischen Charakter zusammen und ist im Kern irrational. Also diese Figur, dass man zwar scheinbar rationale Entscheidungen hat, die aber im Kern irrational sind, gehört wesentlich zur Diagnose der kritischen Theorie. Marcuse hat mal so ein Sachverhalt beschrieben mit zynischer Sachlichkeit. Das scheint mir auch zuzutreffen für das, was jetzt passiert bei diesen Protesten, womit nicht geurteilt wird über diese Proteste selber, ob die jetzt gut sind oder nicht, sondern ich glaube, das ist wird zu diskutieren, ob dieser Befund stimmt von Marcuse, zynische Sachlichkeit, nämlich einmal mehr, was weggebrochen ist, sind verbindliche politische Positionen, von denen aus man zum Beispiel sagt, ich bin Kommunist, also habe ich automatisch die und die Position in Bezug auf Umweltschutz. Oder mit der man zum Beispiel sagt, ich bin Mitglied der FDP, also habe ich automatisch die und die Position in Bezug auf das Verhältnis von Staat und Wirtschaft. Man kann feststellen, dass das alles völlig durcheinander geraten ist. Also man findet bei der FDP Leute, die völlig diffus, wesentlich sozialere Dinge vertreten unter dem Rahmen der Parteipolitik, als wiederum welche, die bei der Linkspartei sind. Umgekehrt aber auch Modelle, wo man sagen kann, also am deutlichsten wird es immer im Vergleich von CDU und SPD. Ja, also die CDU ist in vielen Bereichen eine Partei, die wesentlich dem Ideal der alten Sozialdemokratie näher kommt als die jetzige SPD. Gleichzeitig kann man es aber überhaupt nicht generalisieren, sondern es sind wirklich so diffuse Einschätzungen, die sich dann auch bestätigen, meines Erachtens, in diesen Protestbewegungen, wie sie heute da sind. Bestätigen dahingehend, das war gemeint von Marcuse mit diesem Begriff der zynischen Sachlichkeit, dass Positionen auch ohne weiteres wechseln können. Also in derselben Weise, wie ich heute sagen kann, ich bin gegen Atomkraftwerke, kann es sein, dass ich in der nächsten Woche auch völlig überzeugt wieder dafür bin, ohne dass es aber einen Widerspruch darstellt. Jetzt so Anekdotenreiterei. Ich selber kenne den Fall von jemandem, der war auf einer dieser großen Anti-AKW-Demos und sagt aber, als im Übrigen Physiker, der selber im Bereich von Windanlagenherstellung arbeitet, der sagt, aber die Atomkraftwerke sind trotzdem eine gute Technologie. Also, und der kann das vereinbaren. Also es ist nicht, das ist überhaupt kein Widerspruch, sondern das geht sozusagen um punktuelle Proteste, die selber aber nicht sowas konstituieren wie eine grundsätzlich politische Haltung zur Welt. Also eben davon auch abgesehen, dass daraus nicht folgt, ich bin gegen Atomkraft, also bin ich auch gegen eine bestimmte Form von gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen. Der Wutbürger ist ja gleichzeitig sowas wie eine Chimäre. Ja, also den gibt es ja nicht wirklich. Es ist ja ein bestimmter Fokus, der hergestellt wird durch Medieninszenierung. Und es gibt genügend Typen, die da überhaupt nicht drunter fallen oder auch ganz andere Themen, die dann schnell wieder wichtig werden, die sich verändern. Gleichzeitig, glaube ich, spiegelt sich da aber etwas wieder, was auch zu dieser Figur der Wut passt, von offizieller Politik. Es gibt so einen schönen Satz von Lenin, wo ich ja glaube, dass es sonst von Lenin gar nicht so viele schöne Sätze gibt, wo er nämlich sagt, auch eine Küchenmagd muss den Staat regieren können. Ja, das war so gemeint im Hinblick auf dieses Thema, was in der Russischen Revolution wichtig war, Absterben des Staates, wann passiert es eigentlich, löst er sich von selber auf, wie auch immer. Also wo Lenin sozusagen fordert, der Staat müsse so einfach sein, dass auch Leute, die sich eigentlich mit politischen Geschäften nicht auskennen, solche Regierungsgeschäfte übernehmen sollen. Das steht natürlich im Kontrast oder zumindest wird konterkariert durch eine Entwicklung, die ja auch von der Politologie allgemein beschrieben wird. Wir haben das zunehmend zu tun mit einem Verwaltungsstaat. Also der Staat funktioniert nicht mehr explizit als System politischer Position, sondern als Verwaltungsapparat. Dazu die These des Und also die These, die meines Erachtens parallel läuft zu dem, was sich da als Wutbürgertum artikuliert, eine Entprofessionalisierung des Staates. Also das heißt, dass Entscheidungen, die auf staatlicher Ebene und dann eben dieser Verwaltungsebene gefällt werden, zunehmend Entscheidungen sind, die tatsächlich so auf dem Niveau von Küchenangestellten funktionieren. Also der Staat ist eine Struktur, die zunehmend vereinfacht ist, gleichzeitig aber zunehmend durchsetzt wird mit Figuren von politischer Inkompetenz. Also wie man das am besten, glaube ich, sehen kann bei jemand wie auf der einen Seite Gutenberg und vor allen Dingen auch sehen kann an jemand wie Thilo Sarrazin. Ein anderer Fall ist die Sozialwahl, die jetzt stattfindet. Ist die Thema? Ich würde sagen, nein. Meine Wahrnehmung ist, dass noch nie so viel Werbung dafür gemacht wurde wie dieses Mal. Das ist aber natürlich ein Versuch, irgendwie sozusagen eine Form von Staatlichkeit wieder im Bewusstsein der Bürger zu installieren. Mit einer Institution oder in Verankerung von Institutionen, Gewerkschaften, Krankenkassen und so weiter, die gleichzeitig auf ziemlich wackeligen Beinen stehen im Hinblick auf ihre gegenwärtige Funktion innerhalb der Gesellschaft. Ja, also die Krankenkassen ebenso wie die Gewerkschaften. Appelliert wird aber in diesen ganzen Kampagnen für die Sozialwahl auch wieder an den Einzelnen. Also es ist nicht unbedingt eine Vorstellung, dass hier Gruppen als Gruppen agieren, sondern man agiert innerhalb einer Gruppe, aber individuell. Was mit zum Wutbürger und dem Verhältnis auch von Staat und Individuum gehört, ist, dass gesellschaftliche Probleme diskutiert werden auf der Basis von Schuld und Schuldbekenntnis. Das ist, glaube ich, ganz zentral für auch die Idee von Kritik, die sich darüber installiert. Es gibt so diese Form des öffentlichen Meckerns. Ja? Also es geht nicht mehr darum, dass Kritik verbunden ist mit einer Analyse von Sachverhalten, sondern es geht darum, Schuldige zu benennen und diese Schuldigen müssen sich dann auch schuldig bekennen. Also im Großmaßstab kann man das eigentlich jede Woche etwa bei Anne Will beobachten oder auch bei jemand wie Sloterdijk oder auch der Norbert Bolz. Ich weiß nicht, ob das, also Sloterdijk ist ja sicherlich ein bekannter Name, Norbert Bolz hoffe ich mal zum Glück ein bisschen weniger, ich bin nicht ganz sicher. Jedenfalls der Norbert Bolz kommt, ist eigentlich ein Walter Benjamin-Forscher gewesen, der sehr kluge Bücher dazu geschrieben hat. Und der versucht jetzt so ein bisschen im Fahrwasser auch von Sloterdijk sich so öffentlich zu präsentieren als derjenige, der jetzt feststellt, Schuld sind linke Intellektuelle. Also die sorgen dafür, dass hier dicke Luft ist. Und hätten wir die nicht, also was auch eine ganz, ganz verdrehte Figur ist, ja, die linken Intellektuellen meckern und darüber meckert er. Und dass die linken Intellektuellen meckern, ist aber der Grund dafür, dass wir, wer immer da auch wir ist, also es ist ja auch interessant, dass dann immer so als Einzel, wie Einzelne immer so ein Kollektiv wiederum generieren, dass wir also so viel Probleme hätten. Und das läuft natürlich parallel, also solche Figuren wie Bolz oder eben auch Sloterdijk, die werden ja immer dann herbeigerufen, das läuft dann parallel zu dieser ganzen Sarrazin-Debatte. Damit komme ich dann eigentlich schon zu dem Punkt Popkultur, weil auch hier klar wird, das sind kulturelle Phänomene, die da verhandelt werden und es sind sozusagen keine gesellschaftlichen mehr. Was meine ich damit exemplarisch? Auch hier noch einmal ganz kurz ein Rückgriff in die 70er, wo ein leider dann früh verstorbener, Anfang der 80er verstorbener Theoretiker Peter Brückner feststellt, es wird eine Trennung gemacht zwischen Plebs und Proletariat. Und das definiert er so, es gibt auf der einen Seite die Plebs, das sind die anständig disziplinierten, loyalen und klassenbewussten Arbeiter. Es gibt auf der anderen Seite das Proletariat, gewöhnliche Kriminelle, arbeitsscheue, obdachlose, Gewalttätige. So stellt er das dar. Entscheidend ist, dass das aber in den 70ern noch stattfand unter Bedingungen von einer Gesellschaftsanalyse, die von Klassen ausgeht. Heute haben wir genau dasselbe, aber unter Bedingung einer Kulturanalyse, und das klingt erstmal positiver als es ist, nämlich ist genau das, was sich etwa das, was sich widerspiegelt in der sogenannten Integrationsdebatte. Also das heißt, es gibt sowas, das könnte man nennen, eine Entklassifizierung. Gesellschaftliche Widersprüche werden nicht mehr als solche wahrgenommen, nicht mehr wahrgenommen als Widersprüche auch von Klassenverhältnissen, sondern etwa als Widersprüche, wo es so scheint, dass bestimmte ethnifizierte, nationalisierte Gruppen, Ausländer, Türken, wer auch immer, Araber, Zuschreibungen haben, die eigentlich soziale Zuschreibungen sind, die sie jetzt aber bekommen als quasi angeborene Zuschreibung. Also das sind die Gewalttätigen, das sind die nicht angepassten, das sind die Arbeitsscheuen, also das spielt ja alles mit rein, diese ganze über Sarrazin und Deutschland schafft sich ab Debatte. Berührt meines Erachtens in sehr drastischer Weise die Frage nach der Popkultur und den Möglichkeiten kultureller Subversion, weil natürlich nicht ausgeblendet werden darf, dass das genau das ist, was derzeit Popkultur darstellt. Also will sagen, ich halte das für falsch, davon auszugehen, es gibt so eine gesellschaftliche Gemengelage, da gibt es manchmal komische Thesen und dann gibt es Sarrazin keine Ahnung, wen, Sloterdijk und so weiter. Und dann gibt es aber die Popkultur, die darauf irgendwie reagiert. Nein, das, was kulturell passiert, ist genau das, was zum Beispiel mit einem Bestsellerbuch wie Deutschland schafft sich ab passiert. Was kulturell passiert, ist die Spiegel-Bestsellerliste, wo man auf der einen Seite eben sowas wie Sloterdijk, Du musst dein Leben ändern hat, Sarrazin hat, aber auch irgendwelche Anleitungen zum Glücklichsein Bücher hat. Also ein völlig disparates Verhältnis von dem, wie sich Bewusstseinslagen zusammensetzen, die wiederum vielleicht nur abgefedert werden durch das, was wir so an kulturellen Phänomenen dann im engeren Sinne klassifizieren. Also das Problem ist, dass wir keine Utopien mehr haben. Also nämlich genau in dem Sinne, wie ich das meinte mit Bezug auf Lyotard, Ende der großen Erzählung. Also das keine gesellschaftsrelevanten Vorstellungen mehr insofern da sind, dass sie politische Bewegungen zum Beispiel prägen, nach denen man etwa eine ganz andere Gesellschaft will. Also natürlich gibt es gewerkschaftlich so eine Formel wie eine andere Welt ist möglich oder so, aber das sind Formeln, die letztendlich leer bleiben in dem, was sie an Alternative denken. Um das ein bisschen aufzuhellen, scheint es mir notwendig zu sein, kurz was zum Begriff der Utopie zu sagen. Der ist, der Utopiebegriff, zumindest wenn man das so über die kritische Theorie klärt, im Wesentlichen durch zwei Positionen gekennzeichnet. Die eine Position kommt von Ernst Bloch. Das ist so der wichtigste Theoretiker gewesen, der mehr oder weniger sowas wie Utopieforschung betrieben hat. Sein Hauptwerk, das Prinzip Hoffnung, ist der Versuch, so etwas begrifflich zu fassen wie eine konkrete Utopie. Unter dem Vorzeichen, dass Utopie ja eigentlich was ist, was gesellschaftskritische Bewegungen seit Marx abgelegt haben wollten. Ja, es gibt von Engels, Friedrich Engels, diesen Text, die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, womit gesagt wurde, dass eben die Utopie eigentlich was ist, was weltfremd ist, realitätsfern ist, und ersetzt werden muss durch eine dezidierte, an der Gegenwart orientierte Wirklichkeitsanalyse. Und was der Bloch versucht hat, ist, dass der sozusagen das Utopische rettet als etwas, was unbedingt auch zu einer wissenschaftlichen Analyse der Gesellschaft dazugehört, gewissermaßen als Motor für überhaupt den Willen, sich in irgendeiner Weise für oder gegen die Gesellschaft zu engagieren. Und da ist seine Formel die der konkreten Utopie. Das begründet er philosophisch mit dem Konzept, dass das, was utopisch möglich ist, immer schon in der Wirklichkeit angelegt ist. Dem entgegen steht ein anderes Konzept, was man ein bisschen religiöser fassen könnte, nämlich mit der Idee des Bilderverbots und dass wir eben nicht die konkrete Utopie, sondern die negative Utopie. Also da wir hauptsächlich jemand, der das vertreten hat, jemand wie Adorno, der nämlich sagt, um es so plakativ zu formulieren, die Welt, in der wir leben, ist so schlimm, dass jede Vorstellung, die wir, also letztendlich ja jede konkrete Utopie, die wir uns machen von einer anderen Welt, bereits behaftet ist mit Bildern aus der Welt, die wir vor uns haben. Also wenn Welt sich ändern soll, dann muss sie so dermaßen anders strukturiert sein, dass ich auf nichts zurückgreifen kann, was es in dieser Welt bereits gibt. Bilderverbot eben durchaus im Sinne von, wenn es möglich ist, dass der Mensch wesentlich mehr sein kann als das, was er bisher in der Menschheitsgeschichte geworden ist, dann obliegt dem genauso wie du sollst ja kein Bild von Gott machen, ein religiöses Bilderverbot, weil einmal mehr, das ist ja eben auch beim religiösen Bilderverbot so, jedes Bild, was ich mir von Gott mache, eins ist, was von Vorstellungen ausgeht, die Gott vermenschlichen, also die ihn sozusagen in die Gegenwart holen. Diese beiden Positionen, konkrete Utopie auf der einen Seite, Ernst Bloch, und negative Utopie und Bilderverbot, also negative Utopie, ich kann nur sagen, was Welt nicht sein soll als Utopie, ja. Die bildeten immer die Opposition, setzten aber voraus, dass ich habe eine Vorstellung von gesellschaftlicher Totalität. Also das heißt, was diese beiden utopischen Konzepte gemeinsam haben, ist die Vorstellung, dass es ums Ganze geht. Diese Vorstellung ist aber dann nicht mehr zu halten, wenn ich gar nicht davon ausgehe, dass die Bedingungen, unter denen ich mich befinde, auch Bedingungen sind, die so etwas wie eine Totalität generieren. Also ich kann gewissermaßen natürlich das in meinen punktuellen Einschätzungen Utopien nennen, wenn ich sage, ich bin gegen Nazis, ich bin gegen Atomkraft, ich bin für mehr Menschlichkeit oder so. Aber da entsteht kein Bild, was Utopie wäre im Sinne dieser beiden Formeln. Jetzt gibt es eine dritte Position, die ja nicht wirklich eine dritte Position ist, aber die dem nochmal eine andere Wendung gibt. Und ich komme auch A zum Ende sowieso, aber auch nochmal zum Anfang B, nämlich nochmal zu Marcuse, der nämlich diese Position entwickelt hat. Der sagt, Ende der 60er bereits, wir haben ein Ende der Utopie und das besteht darin, dass wir paradoxerweise, auch wenn wir sagen können, die Welt, in der wir leben, ist nicht sonderlich toll, es mit gesellschaftlichen Zuständen zu tun haben, die eigentlich so etwas wie Utopie gar nicht nötig machen. Also eigentlich sind alle Bedingungen schon so weit realisiert für eine vollständig andere Welt, dass wir nicht die utopische Anstrengung brauchen, uns eine andere Welt zu entwerfen. Diese These finde ich interessant angesichts dieser hoch widersprüchlichen Entwicklung, die man seit den 70er Jahren nachzeichnen kann, bis hin zu den aktuellen Bewegungen und Ereignissen, also die meines Erachtens eben vielleicht auf nationaler Ebene sowas wie Stuttgart 21 und Castor sind, aber international natürlich bestimmt werden durch die Ereignisse im arabischen Raum und in Japan. Inwiefern das Utopieproblem aufwirft, sieht man meines Erachtens daran, wenn man parallel zu dieser Wutbürger-Inszenierung, zu diesen Protesten, zu diesen Auseinandersetzungen, auch medialen Inszenierungen dieser ganzen Ereignisse, bemerkenswerterweise Anfang des Jahres eine sogenannte Kommunismusdebatte hatte, von der Gesine Lötsch angeregt, durch eine sehr unsinnige Formulierung, dass der Weg des Kommunismus viele Wege hat. Also da hat sie ja noch viel mehr gesagt und geschrieben, was auch wesentlich klüger war als der Satz, der sich dann daraus gepickt wurde. Aber bemerkenswert dabei ist ja auch, dass diese Debatte eine völlige Scheindebatte blieb. Also die ging ja nur um den Begriff, nicht als Begriff, sondern als Plakette für etwas, was sich vermeintlich die meisten Menschen, die in Deutschland leben und irgendwie politisch mitentscheiden dürfen, unter Kommunismus vorstellen. Es ging aber ja nicht um eine irgendwie geartete Auslotung von gesellschaftlichen Veränderungsmöglichkeiten, die eventuell dann mit dem Begriff Kommunismus oder auch mit einem anderen Begriff gefasst werden. Das ist insofern meines Erachtens bemerkenswert, weil sich genau daran alles widerspiegelt von dem, was ich meinte. Also es geht um eine Schuldfrage, es geht um eine Individualisierung, es geht um eine Kulturalisierung von dem, was stattfindet. Und es bleibt eigentlich aus, so etwas wie eine theoretisch dezidierte Analyse von dem, was ist. Und das berührt zum Schluss die Frage, was bleibt? Da habe ich nochmal ein längeres Zitat, was ich gerne vorlesen möchte. Der Wunsch, dass irgendwas bleibt. Marcuse hatte bereits in Konterrevolution und Revolte die Schwäche der radikalen Linken dahingehend diagnostiziert, dass ihr ein Moment theoretischer Aufklärung abgeht, eine theoretische Aufklärung, die nicht nur Selbstreflexion und Fähigkeit zur Selbstkritik hieße, sondern auch Praxis wäre. Diese Praxis ist mit der Ohnmächtigen der Wutbürger, mit der Revolte der Anständigen nicht zu verwechseln. Es wäre die Praxis reflektierter Kritik, die Praxis des eingreifenden Denkens. Und damit möchte ich aufhören, nämlich nochmal eine längere Passage vorlesen von Adorno, wo er nämlich genau diese Formel bedenkt ist nicht wütend benutzt. Ja, also das klingt ja erstmal so ganz schön, dieser Satz, bedenkt ist nicht wütend. Aber was meint er eigentlich damit? Das ist jetzt natürlich so ein bisschen in der Adorno-Sprache, vielleicht nicht so leicht zugänglich, deswegen da lese ich es ein bisschen langsamer. 1969, zunächst im Radio gesendet, also eben auch zur Hochzeit der Protestbewegung und als auch Teil der Kritik der Protestbewegung oder an den Protestbewegungen, heißt es bei Adorno unter der Überschrift Resignation, offenes Denken weist über sich hinaus. Seinerseits ein Verhalten, eine Gestalt von Praxis, ist es der Verändernden verwandter als eines, das um der Praxis willen pariert. Also offenes Denken ist bereits A, Praxis und B, verändernde Praxis. Eigentlich ist Denken schon vor allem besonderen Inhalt die Kraft zum Widerstand, Und nur mühsam ihr entfremdet worden. Ein solcher emphatischer Begriff von Denken allerdings ist nicht gedeckt, weder von bestehenden Verhältnissen, noch von zu erreichenden Zwecken, noch von irgendwelchen Bataillonen. Was einmal gedacht ward, kann unterdrückt, vergessen werden, verwehen, aber es lässt sich nicht ausreden, dass etwas davon überlebt. Denn Denken hat das Moment des Allgemeinen. Was triftig gedacht wurde, muss woanders von anderen gedacht werden. Dies Vertrauen begleitet noch den einsamsten und ohnmächtigsten Gedanken. Wer denkt, ist in aller Kritik nicht wütend. Denken hat die Wut sublimiert. Weil der Denkende es sich nicht antun muss, will er es auch den anderen nicht antun. Das Glück, das im Auge des Denkenden aufgeht, ist das Glück der Menschheit. Die universale Unterdrückungstendenz geht gegen den Gedanken als solchen. Glück ist er, der Gedanke, noch wo er das Unglück bestimmt, indem er es ausspricht. Damit allein reicht Glück ins universale Unglück hinein. Wer es sich nicht verkümmern lässt, der hat nicht resigniert.